1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Kleine Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe. Wie immer eine freie Themen-Nacht-Ausgabe. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht ist 21 Jahre alt und heißt Jan. Hallo Jan. Hallo Domian. Jan, um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe gestern eine Sendung verfolgt und da hat ein 18-jähriges Mädchen angerufen und mit ihr über den alkoholkranken Vater geredet. Ja, Vater, schwerer Alkoholiker, genau. Ja, genau. Ich habe in etwa dasselbe durchgemacht und wollte mit ihr über meine schwere Kindheit reden. Mhm. Wer ist Alkoholiker bei dir? Vater? Ja, mein Vater auch. Der Vater, mhm. Und du bist in der Familie aufgewachsen? Ja. Einzelkind? Nein, ich habe nur einen Bruder. Wie alt ist der Bruder? Der ist jetzt mittlerweile 18. Ja. Und deine Mutter ist keine Alkoholikerin? Meine Mutter hat später auch angefangen zu trinken. Mhm. Und ist heutzutage aber wieder davon weg, ja. Erzähl mal von deiner Kindheit. Ich habe mit meiner Mutter, wir waren halt, mein Vater und alle zusammen, meine Mutter, mein Bruder, ich, bis 1995 haben wir mit ihm in eine Wohnung gelebt. Mhm. Und ich weiß von meiner Mutter, dass sie vor meiner Geburt Drogen konsumiert hat oder Alkohol getrunken hat. Mhm. Was für Drogen hat deine Mutter genommen? Was ich zu 100% weiß, ist halt Cannabis, Hartwisch und sowas. Ja. Das fing halt, irgendwann war ich dann so alt, dass ich halt mitbekommen habe, dass mein Vater Drogen nimmt, Alkohol nimmt und... Ach, der Vater nimmt auch Drogen? Oder nahm auch Drogen? Nahm Drogen, ja. Welche Drogen nahm er? Drogen jetzt auch Cannabis, Haschisch dann... Also, habe ich von meiner Mutter gehört, dass er auch heroinabhängig war. Ja. Also dein Vater ist, solange du denken kannst, also von klein auf, ist dein Vater drogenabhängig und Alkoholiker. Ja. Du kennst den gar nicht anders. Nein. Also ich habe immer diese Drogen, diesen Alkohol mitbekommen von ihm. Wenn du so zurückdenkst, was war das Schlimmste für dich in der Kindheit? Das Schlimmste war, dass er halt meine Mutter mich, meinen Bruder geschlagen hat. Im Suff? Im Suff, also ich, wenn er jetzt, sag ich mal, nicht getrunken hat morgens, da war die Welt in Ordnung, da war alles top. War auch geliebt habe ich den sehr. Hat er euch auch oft geschlagen? Ja, schon. Ja. Und wie hat er euch dann geschlagen? Also meistens halt mit der Hand. Ich wurde mit Sachen wie Gürteln geschlagen. Und das halt, wenn man halt was gemacht hat, was nicht in Ordnung war, dann wurde nicht lang geredet, dann wurde direkt geschlagen, wurde direkt auf mich, mein Bruder oder meine Mutter eingeschlagen. Und dann auch wahllos auf euch drei, egal wie ihr zornig ihr dann gerade war, wen es dann gerade traf? Ja, das ist auch passiert, ja. Bitte? Das ist auch passiert, ja. Und das ging so von klein auf, bis du erwachsen warst? Es war dann so, dass mein Vater irgendwann richtig ausgerastet ist. Meine Mutter hat halt immer versucht, den so von ihm zu bringen und alles. Und dann stand mein Vater mit einer Waffe in der Wohnung und hat dann da vor unseren Augen rumgefuchtelt, rumgeschrien, gesagt, dass er keine Lust mehr hat und alles und dass er das nicht mehr aushält mit uns. Und oje, das ist natürlich ein Schockerlebnis, wenn der Vater mit der Waffe da steht und besoffen ist und damit rumfuchtelt. Ja. Und dann? Ich weiß nur noch, dass mein Vater dann auf dem Balkon war. Hat er auch rumgeschossen, dann kam die Polizei. Also jetzt nicht auf Menschen oder so, da ist keinem was passiert, aber da kam auf jeden Fall die Polizei. War denn das eine echte Waffe? Ja, schon. Und woher hatte er diese Waffe? Also ich vermute, dass er halt, dass er die Sachen von den Leuten, wo halt die Drogen herbekommen hat oder so. Und er hat auf dem Balkon draußen in die Luft geschossen? Ja, ich habe das gehört, ja. Bitte? Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, also er hat in die Luft geschossen. Ja. Mhm. Und dann kam die Polizei halt und in meiner Erinnerung sehe ich halt meinen Vater nur noch da, wie er in Handschellen abgeführt wird und alles. Und das war der Zeitpunkt, wo meine Mutter dann mit uns weggezogen ist. Ach so, das war dann 1995? Das war ja 1995. Ja. 1996 ungefähr, da haben wir dann in einer eigenen Wohnung gelebt und alles. Mein Vater habe ich dann trotzdem noch gesehen, am Wochenende mal ein paar Stunden. Hat er dich dann, wenn du ihn gesehen hast, auch immer noch geschlagen? Nein. Das nicht mehr? Das komischerweise nicht mehr, nein. Lass uns mal einen Sprung in die Jetztzeit machen. Du lebst heute alleine? Nee, ich lebe mit meiner Mutter und meinem Bruder noch zusammen. Ach so, und wie geht es deinem Vater zurzeit? Ja, also mein Vater, der ist 1998 ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Der Intensivstation und die Ärzte haben gesagt, dass er, das habe ich im Nachhinein von meiner Mutter aber erfahren, dass er nur noch 5 Jahre hat zu leben. Mhm. Und dann ist er 2000 verstorben, an den Folgen halt von dem Alkohol. Mhm. Leberzirrhose war dann halt von den Ärzten das Urteil, sag ich mal. Und dann war der auf einmal weg. Ja. Hast du ihn denn da, als er im Krankenhaus lag und er kurz vor dem Sterben war, hast du ihn da nochmal besucht? Also mein Vater, der kam dann aus der Intensivstation wieder raus. Und ich war halt unwissend. Ich habe ihn dann nur im Krankenhaus gesehen, habe ihn dann auch nochmal manchmal besucht. Und dann hat mein Vater irgendwann zu mir gesagt, kurze Zeit bevor der gestorben ist, wo ich das halt von meiner Mutter erfahren habe. Mhm. Wir reden ja jetzt auch immer, das muss man sich ja vorstellen, du bist ja erst 21, das Ganze liegt ja schon eine ganze Weile zurück, da warst du ja noch ein kleiner Kerl. Ich verstehe heutzutage einige Sachen immer noch nicht und das ist halt mein Problem. Was verstehst du nicht? Ich frage mich halt immer wieder, wie kann ein Mensch die eigenen Kinder oder die eigene Familie dann misshandeln, so sein und wenn ich dann so Sachen wie gestern höre, wenn Vater von seinem Kind hört, hör auf zu trinken, ich liebe dich und so weiter, ich vertraue halt in solche Gefühlen oder so, da ist überhaupt gar kein Vertrauen mehr drin. Hast du denn, ich gehe mal davon aus, dass du zu deiner Mutter ein gutes Verhältnis hast? Ja, ziemlich schon, ja. Ja, redet ihr denn dann so viel in der Familie, du auch mit deinem Bruder und deiner Mutter, so über diese Fragen, die du gerade formuliert hast? Na, das ist halt auch ein Problem. Meine Mutter kann ich da nicht so gut drüber reden, weil ich weiß noch, dass ich mal einmal die Sache angesprochen habe, wissen wollte, welche der Drogen der konkret genommen hat. Mhm. Und da wurde mir dann gesagt, ich habe keine Lust darüber zu reden. Das gehört jetzt nicht hierhin. Und wahrscheinlich rührt es. Berührst du da auch einen sehr wunden Punkt bei ihr? Und ja, sie schon. Ne, und sie möchte gar nicht weiter darüber sprechen. Wobei es eigentlich wahrscheinlich für sie gut wäre und ihr gut täte, wenn sie darüber sprechen würde. Und für euch natürlich auf jeden Fall. Ja, schon. Weil dein Bruder ist ja noch jünger als du. Der hat ja wahrscheinlich auch viele Fragen und schlimme Erinnerungen an die Zeit damals. Ja, die Sache ist halt immer so, ich persönlich auch, ich tue halt, als ob alles in Ordnung ist. Ich lebe halt in meiner Welt. Ich verdränge das alles. Um irgendwie klarzukommen, tue ich dann so, als wäre alles in Ordnung. Weil Du klingst auch so im Grundton, wenn du so sprichst, eigentlich sehr traurig. Mhm. Ja, schon. Bist du auch? Ja. Hast du denn jemanden, mit dem du mal so über so Sachen reden kannst? Wenn auch denn das mit der Mutter schon nicht geht? Eine beste Freundin, mit der ich manchmal selten darüber rede. Mhm. Hast du eine Freundin, eine Partnerin zurzeit? Nee, zurzeit nicht, nein. Mhm. Und das halt, mit den Partnerschaften ist das halt auch das Problem, dass ich die Sache da auch nicht richtig angehen kann. Ne? Mhm. Das heißt, da ist eine schwere Irritation, schwere Störung nach wie vor spürbar aufgrund der vielen üblen Vorfälle in der Vergangenheit. Ja. Als dein Vater damals gestorben ist, warst du da traurig? Die Sache war die, meine Mutter hat damals noch mit einem anderen Mann zusammengelebt, war aber nicht von meinem Vater jetzt irgendwie geschieden oder so. Ich kam dann nach Hause und meine Mutter stand ja in der Küche und hat mir gesagt, der Vater ist tot. Und ich hab dann direkt komischerweise, was ich mir auch nicht erklären kann, an ihren Lebensgefährten damals gedacht und ja, hab dann auch nachgefragt und mir wurde dann gesagt, nee, euer richtiger Vater. Und ich, ja, da war so viel Hass in mir und ich hab halt, ja, ich hab nicht geweint oder so, das kam halt mit den Jahren erst alles. Ich ist das im Hinterkopf alles durchrechne. Wie alt warst du, als dein Vater gestorben ist? Ja, ungefähr 11 Jahre alt. 11 Jahre. Im November ist er 2000 gestorben. Ja. Du warst nicht auf der Beerdigung, oder doch? Mein Vater wurde anonym begraben. Ah ja. Nee, das war dann nicht so. Also ich finde, Jan, ich erahne das. Das kann man natürlich in so ein paar Minuten gar nicht richtig alles begreifen. Aber ich erahne, dass du schwer zu schaffen und schwer zu kauen hast an dem, was da in fernen Tagen passiert ist in deinem Leben, in deiner Kindheit. Und da ist niemand, mit dem du richtig darüber sprechen kannst. Ich würde dir sehr dringend empfehlen, dass du dir einen professionellen Menschen suchst, mit dem du da mal ausführlich und vor allen Dingen regelmäßig drüber sprechen kannst, damit du wieder fröhlicher wirst und nicht so traurig bist. Ja, ich war auch schon bei meinem Hausarzt, habe auch angesprochen, dass ich diese totale Antriebslosigkeit habe, dass ich oft traurig bin und ja, da wurde dann erstmal geguckt, ob gesundheitlich alles okay ist und später wurde mir dann Johanniskraut verschrieben, halt gegen Person und Stimmung und hat überhaupt gar nichts gebracht. Nein, das ist ein hilfloser Versuch und so kann man das nicht lösen. Was machst du eigentlich so? Bist du Student oder? Ja, Student, ja. Achso, was studierst du? Elektrotechnik. Ah ja. Pass auf, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest. Die soll dir mal erklären, welche Art von Therapien möglich sind und gut sind, vor allen Dingen für deinen Fall. Ich würde es dir dringend raten, mach es, damit du ein besseres Lebensgefühl hast. Und ja, ich merke das so selber, dass halt irgendwann geht einfach gar nichts mehr. Ja. Da ist wahrscheinlich so vieles im Verborgenen, ruht da noch, was dir so schwer zu schaffen macht. Und das kannst du nur mit einem Fachmann rauskriegen, was das ist. Und dann kannst du es auch schaffen, zu bewältigen auch letztendlich. Ja. Mein lieber Jan, ja. Dann leg du mal auf und du wirst gleich von Magdalena, meiner Psychologin, angerufen. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Und jetzt machen wir altersmäßig einen hohen Sprung von 21 auf 79. Ich freue mich sehr, begrüßen zu können, die Ellen. Hallo Ellen. Hallo. Hallo Ellen. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich mit dir sprechen darf. Ja, sehr gerne. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich befinde mich in einer ganz schwierigen Situation. Ich bin praktisch obdachlos und mittellos, obwohl... Ja, ich eigentlich Geld hätte, aber ich komme da nicht ran. Zurzeit bin ich bei meiner Tochter, da kann ich aber nicht länger bleiben. Und ich brauche jetzt ganz schnell eine Unterkunft. Und es ist aber so, dass ich... Lass mich einfach mal ein bisschen fragen, dann verstehe ich es vielleicht besser. Ja. Bis wann hattest du denn eine Wohnung? Ja, ich habe eine Wohnung auf Kreta und da bin ich gewesen bis September. Und dann bin ich, das ist noch eine andere Geschichte, die kann ich jetzt hier nicht erzählen. Bist du Griechin? Nein, ich bin Deutsche. Du bist Deutsche. Du hast eine Wohnung auf Kreta? Ja. Und die hast du immer noch im Moment? Ja, das ist eine kleine Eigentumswohnung. Bist du ausgewandert nach Kreta? Ja, ich bin weggegangen, weil ich hier im Hause meine Tochter lebte damals in Scheidung und da war das Verhältnis hier sehr gespannt und dann bin ich fortgegangen. Und wie lange hast du auf Kreta schon gelebt? 6 Jahre. 6 Jahre. Naja, und die Kinder haben es dann auch so als Urlaubsdomizil genutzt und so weiter. Ja, und dann bin ich im August gekommen. Es hat noch andere Gründe, aber das lassen wir jetzt mal, aber auch weil meine Tochter... Also du bist im August nach Deutschland gekommen? Nein, erst nicht im Oktober. Mhm. Und dann meine Tochter immer gesagt hat, komm nach Hause und wir brauchen dich hier auch. Und vor allen Dingen, ich bin seit 2 Jahren leide ich an Makula. Das ist eine Augenerkrankung, zur Blindheit führen wird. Und dann außerdem habe ich noch einen Star. Und dass sie sagte, du kannst da nicht alleine noch lange leben und komm hier. Achso, die hat dich nicht hier gebraucht, sondern die sagt, kannst da. Brauchen tun sie mich schon auch. Nicht für den Haushalt, fürs Kochen und so weiter. Achso. Ja. Gut, dann bist du ja hingekommen. Ja, und dann bin ich gekommen, ja. Und warum fährst du nicht wieder zurück nach Kreta? Na, das kann ich nicht mehr. Da ist was vorgefallen. Das wäre dann nochmal abendfüllen. Das ist eine andere Geschichte. Ich muss jetzt hier bleiben, auch weil das mit den Augen jetzt auch schlechter wird. Okay, aber du hast gerade am Anfang gesagt, du hast, also finanziell, Geld hast du eigentlich. Ja, eigentlich ja. Aber du kommst nicht ran. Ich komme nicht ran. Warum? Ja, weil ich jetzt in dieser Wirtschaftssituation die Wohnung auf Kreta im Moment nicht verkaufen kann. Wer hat denn da Geld? Aber du kriegst doch eine Rente. Ja, aber die ist sehr gering, weil wie gesagt, weil ich halt meine Ersparnisse hatte. Ich habe nur eine ganz kleine Rente, da kann ich nicht von leben. Ach so, also dein Kapital ist diese Wohnung auf Kreta. Ja. Und aufgrund der Finanzsituation jetzt vor allen Dingen in Griechenland, kriegst du diese Wohnung nicht verkauft. Nein. Und dann ist eben auch Geld hier in diesem Haus, wo ich jetzt bin. Das ist das Haus deiner Tochter. Ja, und da habe ich an sich eine Anliegerwohnung. Ach so, die gehört dir? Nein, die gehört mir nicht, aber die hat man damals für mich, damals war ja nicht geplant, dass ich weggehe nach Kreta. Also für die Mama deine Einliegerwohnung im Haus. Ja. So, nun könnte man ja denken, du bist bei deiner Tochter, du bist doch in guten Händen, warum wirst du obdachlos? Ja, das ist einfach so, weil die Einliegerwohnung ist jetzt Familie, aber es geht gar nicht um die Wohnung, sondern seit ich jetzt zurück bin und ich meiner Tochter gesagt habe, wenn ich die Wohnung verkaufe, werde ich den Betrag an meine andere Tochter und an meinen Sohn geben, damit es gerecht ist, so als Erbteil. Ja. Weil ja meine Tochter, die Älteste hier schon was bekommen hat. Am meisten bekommen hat. Ja, und seit sie das weiß, ist sie sehr, sehr schlecht zu mir. Ach so. Deine eigene Tochter, wo du jetzt gerade wohnst, behandelt dich schlecht. Was macht sie denn mit dir? Du, ich möchte das nicht so vor der Öffentlichkeit sagen. Aber es ist sehr schlimm für dich. Ja. Es ist so schlimm, dass du eigentlich da weg willst. Ich muss weg. Sie sagt, sie kann mich nicht mehr ertragen und ich sei so ein schlimmer und böser Mensch. Und was sie mir jetzt alles angeblich... Hätte sie nie eine Mutter gehabt und ich hätte sie misshandelt und alles solche Sachen. Also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also ganz schlimme Sachen, die dir sehr wehtun. Ja, und ich. Die deine eigene Tochter zu dir sagt. Ja, und sie. Gut, wir wollen. Und dann. Du hast aber gerade gesagt, es gibt ja noch eine Tochter und einen Sohn, ne? Ja, aber. Könntest du zu denen gehen? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Meinem Sohn kann ich nicht. Der ist leider psychisch behindert, der regt sich auf und der darf das gar nicht wissen. Und die Tochter? Die andere Tochter? Die sagt, das glaubt mir ja auch keiner, was mir hier widerfährt, Domian. Die kann sich das nicht vorstellen. Die sagt, ihr seid erwachsene Menschen und müsst miteinander auskommen. Sag mir mal, warum deine andere Tochter? Also nicht die, wo du jetzt bist, sondern die andere Tochter. Warum kannst du nicht zu der gehen? Die haben keinen Platz. Weiß denn die andere Tochter, dass hier diese Tochter, wo du jetzt bist, dass die dich so schlecht behandelt? Ich will mal so sagen, sie weiß, dass es schwierig ist. Aber die weiß nicht die ganze Wahrheit. Nein. Warum sagst du ihr nicht die ganze Wahrheit? Darum, ich muss hier einfach weg. Mein Problem ist ja nur, ich bin dann ja auch gegangen und habe mir Hilfe gesucht vor Ort. Und ich habe die auch bekommen. Bei wem hast du die Hilfe gesucht? Ja, ich bin hier aufs Rathaus. Ja. Und habe gesagt, brauchst Hilfe. Dass meine Tochter mir auch kein Geld mehr gibt. Und was haben die im Rathaus dann? Dass ich da weg muss. Hm? Was haben die? Und dass ich mir keine Wohnung nehmen kann. Und dann haben die gesagt, ja, ich kann Grundsicherung bekommen. Ja, genau. Und von dem Haus auf Kreta dann als Darlehen. Ja. Genau, das ist doch schon mal ein Weg. Ja, und dann habe ich auch noch eine Beratung bekommen. Mhm. Und dann hätte ich auch in 2 Monaten eine Wohnung bekommen können. Mhm. Aber? Ja, und dann habe ich das meiner Tochter gesagt, wenn es wieder so schlimm war zu mir, dass ich ausziehe in 2 Monaten. Und dann hat sie zu mir gesagt, wenn ich das tue, weißt du, mir das Schlimme ist ja, sie sag mal, ist so schlimm zu mir, aber sie will mich ja gar nicht gehen lassen. Sie hält mich ja fest, wenn ich weg bin, hält sie mich fest. Sag mal, was sie... Was sie will mich nur, ich weiß nicht, ganz, ganz klein machen. Was hat sie denn gesagt zu dir? Wenn du das tust, dann, was hat sie dir denn angedeutet? Ja, nun musst du wissen, ich kann das, gar nicht alles sagen. Nun, dann hat sie mir gesagt, nee, es ist ja so, ich lebe in einer kleinen Stadt hier. Mhm. Und dann hat sie gesagt, es ist so ein kleines Nest, wenn das bekannt wird, dass du hier auf die zur Behörde gehst, dann ist meine Existenz ruiniert. Und wenn du das machst, dann bringe ich mich um. Ach so, und so setzt sie sich dann so schlimm unter Druck. Unter Druck. Verstehe. Ich kann, du bist völlig... Das sind meine Enkelkinder, ich habe solche Angst. Mhm. Also, ich will dir mal sagen, ohne jetzt deine Tochter näher zu kennen, das, was deine Tochter macht, ist abgrundtief schäbig. So, abgrundtief. Da muss ich jetzt gar nicht viel mehr noch wissen. Und allein die Tatsache ihrer alten Mutter, du bist eine Frau von 79 Jahren, das anzudrohen, dass sie sich umbringt, ist ganz, ganz verwerflich und ganz schlimm. Du bist im Recht. Ja, und nun bin ich... Und wenn, ich finde ja schon... Habe ich mich entschlossen und habe ich gesagt, dass ich die Hilfe hier nicht annehme und dass ich fortgehe. Wo willst du denn hin? Das weiß ich eben nicht, deswegen rufe ich dich hier an. So, pass auf. Ich möchte so gerne, ich weiß ja nicht, ob ich dafür genug Geld habe. Ich brauche juristische Hilfe, hat man mir gesagt. Aber die kriege ich ja erst, wenn ich... Ich sag dir mal Folgendes, Ellen. Ich finde, dass du diese Hilfe, die deine Stadtverwaltung, wo du warst im Rathaus... Die haben dir ja schon einen guten Weg gezeigt. Ja. Das nimm an. Nimm es an. Du mir, ich kann das nicht. Du musst ja wissen. Du musst ja wissen, meine Tochter ist Ärztin. Mhm. Und? Ja, und? Verstehst du? Zum Beispiel hat man mir gesagt, ich soll doch erstmal ins Krankenhaus gehen in meiner jetzigen Verfassung. Aber das kann ich nicht. Man kennt doch meine Tochter, da kann ich doch... Ich will dir mal was sagen, Ellen. Nimm mal ein bisschen weniger Rücksicht auf deine Tochter. Aber Domian, ich will ihr nichts Böses. Ja, ich will nur weg. Ja, vielleicht kannst du mal, da kann ich nicht mit leben, wenn die Enkelkinder, die haben schon ihren Vater verloren durch nein, die nein, Scheidung. Nein, nein, nein, ich kann denen nein, nur nicht nein, die Existenz nein, nehmen. Nein, nein, du nimmst niemandem die Existenz. Und deine Tochter wird sich hundertprozentig auch nicht umbringen. Das ist eine böse, zickige Art, dir... Aber wenn es sich rumspricht, wie sie mit ihrer Mutter geht... Ja, dann soll es sich rumsprechen und dann kriegt sie auch ihre gerechte Strafe. Ich finde, dass du diese Hilfe in Anspruch nehmen solltest. Du musst ja dann nicht in dem Ort direkt wohnen bleiben. Du kannst ja ein bisschen außerhalb wohnen. Ja, das habe ich ja vor. Aber mein Problem ist ja, ich muss jetzt, ich habe ein bisschen Angst. Ich nehme jetzt einen Koffer und setze mich in Zug und fahre irgendwo hin. Ich weiß ja gar nicht, wohin. Ja. Worum ich dich eigentlich bitte. Oder vielleicht hast du da Mitarbeiter. Ja. Ich habe so gedacht, an so Einrichtung, vielleicht... Weiß ich nicht, ich habe Montag noch meinen Termin beim Augenarzt. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch alleine wohnen kann. Sag mal, aber wenn ich betreutes Wohnen zum Beispiel, das würdest du machen. Ja, so Einrichtungen. Mhm. Aber wenn ich da so Adressen kriegen könnte, ich weiß nicht, wie ich an die Adressen kommen kann. Okay, da können wir dir natürlich perfekt jetzt helfen. Ja. Das ist schon mal gut, wenn du eine konkrete Frage hast. Betreutes Ja, das hätte ich gern. Ja. Und dann möchte ich bin ja hier in... Ich will nicht sagen, wo ich bin, aber ich möchte nach Norddeutschland zurück, weil ich bin ja Hamburgerin. Okay. Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Aber nicht nach Hamburg. Nein. Ich mache dir jetzt einen Vorschlag. Du legst auf und dann wirst du von meinen Leuten zurückgerufen. Ja. Und dann wirst du versorgt mit den Adressen und Telefonnummern, die du brauchst. Ja. Und dann drücke ich dir sowas von die Daumen, dass du das schaffst und das auch machst. Nimm keine Rücksicht auf deine Tochter. Ja. Organisiere so schnell wie möglich, dass du da wegkommst. Ja. Du bist im Recht und deine Tochter lädt große Schuld auf sich. Nach dem, was sie da, oder durch das, was sie da gerade tut. Ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Ellen. Und darf ich noch mich bedanken? Sehr gerne, ich bin jahrelang, du weißt, was ich sagen will. Ich verirre. Ich verirre dich. Und du weißt nicht, wie oft, wenn ich die Sendung gesehen habe, und ich habe das nie für möglich gehalten, dass ich auch mal Hilfe brauche. Ja, aber ich wünsche mir so sehr, dass wir dir ein bisschen helfen können. Danke, dass es dich gibt. Und deshalb jetzt schnell auflegen, damit wir schnell zurückrufen können und weiter reden können mit dir. Ja, so machen wir es. Liebe Ellen, alles Liebe, alles Gute. Danke. Und jetzt sei tapfer und zieh das durch, damit du wieder ein ruhiges Leben führen kannst, fernab der Tochter. Danke. Alles Gute, du legst auf. Ja. Tschüss. Tschüss. Die arme Ellen, hoffentlich können wir ihr helfen. 0800 220 5050, unsere Nummer, wenn ihr gerne hier anrufen wollt, kostenfrei. Oder mailt uns domian@wdr.de. Andreas, 43, guten Morgen. Morgen, Domian. Andreas, um was geht's denn bei dir? Ich wollte erst mal gratulieren für deine Sendung. Seit 2,5 Jahren gucke ich die. Ich habe ja Zeit jede Nacht, weil ich bin Frührentner. Ah, ich danke dir. Vielen Dank. Ja, nichts zu danken. Eigentlich, was da für Leute anrufen, was die für Schicksale haben, ist ja ein Wahnsinn. Ja. Ich habe das auch eben noch mitgekriegt mit dem Mann, der Alkoholiker ist da, also und dem Mädchen da von gestern. Mhm. Und ich musste dazu sagen, ich habe da auch was mit zu tun. Mein Stiefvater, der war früher auch Alkoholiker, der ist 2000 am Asthmaanfall deswegen gestorben. Im Krankenhaus hat er noch einen Alkohol gehabt. Ah, ja. Wie den reingekriegt habe, ich weiß nicht. Meine Mutter hatte sich damals schon von ihm getrennt und meine Ex, die ich hatte, die war auch Alkoholikerin. Ich dachte, das ist ein Kreis ohne Ende. Aber das warum Thema, ich dich jetzt anrufe, Domian, ich wollte mal mit jemandem sprechen. Ich will jetzt keinen Schrecken. Ich habe keine Lust mehr. Ich werde aus dem Leben treten. Das habe ich für mich entschieden. Ja. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren Frührentner und das Leben ist mein Lebenswert. Ich war früher Hotelfachmann und Gelernter. Ich habe als Kind eitrige Meningitis gehabt. Hirnhautentzündung war das. Ja. 1979 Warum willst du aus dem Leben scheiden? Ja, weil ich keine Lust mehr habe auf dieses Leben. Das ist alles ein Hin und Her und mit Frauen klappt das auch nicht. Ich habe nur noch Pech. Du bist Frührentner mit 43? Ja, mit 43 seit 2,5 Jahren. Seitdem habe ich auch Zeit, eine Sendung zu gucken. Ja. Hast du eine akute Erkrankung? Na, also ich habe Spätschäden. Also es ist bei mir so, ich leide unter Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, dann Ohren, Sausen, ach, die ganze Palette. Manche Tage, da geht es mir wunderbar und dann habe ich wieder so Phasen, wo es mir überhaupt nicht gut geht. Ja. Also ich lebe allein in der Wohnung und... Aber es ist keine zum Tode sich hin entwickelte Erkrankung, hast du nicht? Nein. Wie lebst du? Du lebst alleine? Ich lebe allein, ich mache meinen kompletten Haushalt, kochen, waschen, bügeln, weil ich habe das ja gelernt als Hotelfachmann. Wie ist das so mit Umfeld, Freunde, Freundinnen? Nee, hab ich gar nicht mehr. Meine Mutter ist ja dann 2002 gestorben und... Und der Vater? Ja, der ist mein Nüchtervater, also hat man mir gesagt, der ist gestorben, da war ich 5 Jahre alt, auf der Autobahn wäre der tödlich verunglückt. Da habe ich aber keine Erinnerungen mehr so drum her. Gibt es sonst nahe Verwandten? Nee, gar keine. Gar keine. Und Freunde? Auch nichts mehr, das hat sich mit den Jahren, hat sich das verflüchtigt, seitdem ich als Frührentner bin. Und haben die sich alles so zurückgezogen. Und Frauen auch? Ja, Frauen tut sich überhaupt nichts Großes. Früher haben sie gesagt, ja, du bist zwar lieb und nett, aber du hast ja nie Zeit als Hotelfachmann. Ja, kann man nachvollziehen. Musst du ja am Wochenenddienst arbeiten und so weiter und so fort. Ja, also dann auch. Also lebst du sehr zurückgezogen in deiner Wohnung? Ja, ich liebe es sehr zurückgezogen. Ja, also ich bin auch sehr pingelig. Bei mir muss alles piekfein sein. Die letzte, die ich hatte, die hat mir einen Spitznamen gegeben, ich heiße Meister Popper. Ja. Ja, jetzt im Ernst. Ja, weil bei mir alles alles so sauber wäre. Wie läuft es? Wie ist das finanziell? Ist das so einigermaßen? Finanziell geht es mir gut. Ich habe eine Erwerbs- und Fähigkeitsrente und ich habe damals, als meine Mutter 2002 gestorben ist, das Haus geerbt und das Haus habe ich verkauft. Ach so, das heißt finanziell bist du gut abgesichert. Ja, da habe ich jetzt noch 250.000 Euro von. Jetzt sagst du zu mir, ich will aus dem Leben scheiden. Wie stellst du dir das denn vor? Ja, ich habe mir schon die Stelle ausgesucht. Ich wollte nicht mit 160, ich wollte mich vorher abschneiden von Brückenpfeiler fahren. Das war eine Schnellstraße. Du das mache ich dann aber nachts, damit ich keinen gefährde. Die Leute können ja nichts dafür. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Du willst von einem Brückenpfeiler dich stürzen? Fahren, ja, genau, ja. Auf eine Straße? Ja, mit 160, ja, habe ich. Wie mit 160? Ja, das ist eine Schnellstraße, wo eine Brücke drüber geht. Ja. Und da ist ein rechts ein Brückenpfeiler. Hm. Und da wollte ich mich vorher abschneiden und wollte mit 160 davor fahren. Und dann ist er in dem Karton. Ach so, davor fahren. Ja, genau, was denn sonst? Gegen den Brückenpfeiler vorfahren. Ja, genau, richtig, ja. Und dann ist Feierabend. Wann willst du das machen? Ja, ich habe das jetzt vor. Das möchte ich jetzt nicht so sagen. Ich wollte nur mit jemandem sprechen darüber. Und das klappt ja überhaupt nichts mehr mit Frauen, auch nicht mit die letzte, habe ich dir ja schon gesagt, die war auch alkoholkrank. Warum willst du mit jemandem, also jetzt dann in dem Falle mit mir, darüber noch sprechen? Ja, ich wollte mit mir nochmal alles von der Seele sprechen, was mich so bewegt. Mhm. Was mich so bewegt. Und ich habe jetzt auch, im November hatte ich mir nochmal eine Chance gegeben. Ich habe gedacht, gibt es nochmal eine Anzeige auf? Und da hatte ich mal eine Anzeige aufgegeben gehabt. Und da habe ich dann eine Frau kennengelernt. Also mit der läuft überhaupt nichts. Mhm. Irgendwie komme ich mir da total veräppelt vor. Wie lange? Wie lange fühlst du dich ja schon in so einem Tal, in so einem Tief? Ja, seit ein paar Wochen habe ich das vor. Okay, das hast du vor, aber das hat sich ja schon angekündigt und vorentwickelt. Wie lange geht es dir seelisch schlecht? Jetzt die 2 Jahre? Ja, die 2 Jahre, seitdem ich keine Arbeit mehr habe. Ich habe ja keinen Tag mehr, der mich ausfüllt. Mhm. Ich habe keinen Tag mehr, der mich ausfüllt. Und jetzt diese Bekannte, die ich da habe, ich weiß ja gar nicht, was da überhaupt Plan mit ist, ob das überhaupt noch was gibt mit uns. Weil ich hab jetzt wieder nur eine Anzeige aufgegeben. Das war so gewesen. Und dann habe ich die einmal getroffen. Ja, da bin ich zu jeder hingefahren. Die wohnt 30 Kilometer von hier entfernt. Mhm. Und da ist bei ihr um die Ecke da so eine Pinde gewesen. Mhm. Und da haben wir uns 1,5 Stunden getroffen. Und da sagt sie, sie wollte sich melden. Die ist 40 Jahre alt, die wohnt noch zu Hause. Tobias, pass mal auf jetzt auch. Mhm. Ich kriege langsam Anfall kriegt mit der. Und da sagt sie, sie meldet sich. Da hat sich dann ein paar Wochen später im Dezember gemeldet. Ja. Und da lag ich aber im Krankenhaus, weil ich hatte Probleme mit Nieren gehabt. Ich hatte einen Nierenstein gehabt. Ja. Dadurch, weil ich abgenommen hatte. Ja. Und da haben die im Krankenhaus gesagt, ja, sie haben zu schnell 20 Kilo abgenommen und dadurch haben sie einen Nierenstein bekommen. Okay, also was war mit der Frau dann? So, ja, dann habe ich jetzt so Weihnachten eine Weihnachtskarte geschickt. Mhm. Und da hat sich kurz gemeldet und hat gesagt, sie hat aber auch keine Zeit im Moment. Sie würde sich gerne mal wieder melden. Mhm. Ja, dann hat sie sich erstmal gemeldet am 13. Januar wieder. Und dann hat sie gesagt, ja, die finde ich nett, dann können wir uns immer wieder treffen. Okay. Da habe ich gesagt, ich habe ja den ganzen Tag Zeit, ich habe ja gesagt, ich will rennen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat dich irgendwann sitzen lassen? Nein, die ist noch akut. Die ist noch akut? Stopp. Die ist noch akut. Habe ich nicht richtig verstanden. Ich kann dich nicht so ganz gut verstehen, aber warum, wie ist denn die Situation im Moment zwischen dir und der Frau? Ja, ich weiß es nicht. Also sie wohnt zu Hause, ich darf sie nicht anrufen. Und ich darf auch nicht zu ihnen nach Hause fahren. Also sie ruft so, im Februar hat sie mich viermal angerufen und wir haben uns Februar viermal getroffen. Also es geht nicht voran und es geht nicht zurück? Nein. Ich habe ihr gesagt. Andreas, jetzt muss ich mal fragen, weil ich das gerade auch nicht richtig verstanden habe. Diese Frühverrentung, warum ist die eigentlich gekommen? Ja, aufgrund des meiner Spätschäden, dass ich am Kopfschmerzen leide, am Rückenschmerzen und dass ich öfters so schlapp bin. Okay. Okay, so. Jetzt will ich dir was sagen. Ich bin wirklich jemand, der unter gewissen Umständen, unter sehr gewissen Umständen, einen Menschen respektiert, der sagt, ich will nicht mehr leben. Ich finde, man darf nicht das Recht haben, jedem das Leben aufzureden. Und einzureden. Ich finde, es gibt Menschen, da muss man auch respektvoll sagen, okay, wenn der das für sich entschieden hat, dann ist das seine Entscheidung. Es ist nicht meine Meinung, aber man muss es dann auch respektieren. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. So. Jetzt haben wir beide uns eine Weile, ein paar Minuten jetzt in dem Gespräch kennengelernt. Ja. Deine Entscheidung, was du davor hast, die respektiere ich nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Weil ich glaube, Andreas, dass es dir einfach nur scheiße geht im Moment. Und dass es nur eine Perspektive braucht, dass du auch wieder Freude am Leben findest. Ich glaube dir nicht, dass du tiefgründig und letztendlich das Leben aufgegeben hast. Ich habe es aufgegeben, Dorian, ehrlich. Ich belüge mich nicht, da habe ich nichts von. Pass mal auf, du bist ein Mann von 43 Jahren. Das hat aber nichts mit dem Alter. Nein, lass mich doch mal erstmal, ich fange mal gerade an. Ja, Entschuldigung. Du bist 43 Jahre alt, hast Erkrankungen, aber die sind noch im Rahmen, sage ich jetzt mal. Du bist finanziell, bist du abgesichert, was auch ein großer Luxus in der heutigen Zeit ist. Dir geht es seelisch nicht gut. Du hast eine Liebesbeziehung, die nicht voran und nicht zurückgeht. Stopp, da muss ich unterbrechen. Ich weiß noch nicht mal, ob das eine Liebesbeziehung von dieser Seite aus ist. Ja. Es war noch kein Händchen halten, es war noch kein Küsschen geben, es war Ich finde, dass man einfach unter diesen Umständen, so wie du es mir jetzt schilderst, darf man, ich sag es mal ganz, ganz plump moralisch, finde ich es nicht legitim, das Wertvollste, was man hat, nämlich das Leben, wegzuschleudern, an einem Brückenpfeiler platt zu machen. Ja, was? Wieso? Welche Anstrengungen hast du denn schon unternommen, dass du aus diesem Tal der Tränen ein bisschen rauskommst? Wie meinst du das denn, Anstrengungen? Definier das mal bitte. Ja, zum Beispiel, dir geht es seelisch nicht gut. Warst du schon mal bei einem Psychologen oder einem Psychiater? Na, das bringt auch gar nichts. Ach so, das weißt du jetzt schon. Ich habe ja damals... Das weißt du jetzt schon. Ja, ich habe damals so ein Gespräch mal gehabt. Ich war ja damals in der Reha-Klinik, bevor ich da... Du hast ein Gespräch mal gehabt? Ja. Du lieber Himmel, von dem einen Gespräch kannst du es absehen. Lass mich ja noch anders fragen. Nehmen wir mal an, ich hatte jetzt irgendwie etwas übernatürliche Kräfte und könnte dir etwas zaubern und dir einen Wunsch erfüllen. Welchen Wunsch hättest du? Welchen Wunsch ich hätte? Ich könnte jetzt in deinem Leben etwas Besonderes bewerkstelligen. Dass die Frau sagt, in die ich mich verliebt habe, dass sie sagt, wir führen eine Beziehung. So. Das ist der Wunsch. Weißt du, solange ein Mensch einen Wunschtraum noch hat, der auch nur eine Nuance, einen Hauch von Chance hat, realisiert zu werden, darf man sich verdammt nochmal nicht umbringen. Dann setz deine ganze Energie in Gang. Weil du gerade was vom Wunsch erzählst, will ich dir mal was erzählen. Du kennst ja den Astro-Kanal, ne? Ja. Questico, da habe ich angerufen, da habe ich mit zwei Frauen drüber gesprochen. Ja. Und die haben mir gesagt, was diese Frau betrifft. Die eine sagt, das entwickelt sich in 6 bis 8 Monaten und das eine Färbelei und die andere hat mir erzählt, jo, das gibt nichts. Ach, verspar dir dein Geld mit diesem Quatsch, Astro-Kanal. Und dann habe ich mal die Zeugen Jehovas im Haus gehabt. Nein, die schmeißen auch gleich raus. Das bringt auch nichts. Die haben mir was von Hamaketta erzählt. Ja, nein, das ist alles du falsch. Weißt, was du meinst, das ist alles falsch. Nein. Ich finde, guck mal, du bist halt ein Typ, der auch einen Humor hat, mit dem man lachen kann. Ja, mit dir kann ich jetzt lachen. Ja, aber immerhin, das ist ja schon mal was. Ich finde, du musst einen guten Therapeuten haben. Und dann musst du für dich auch eine Entscheidung treffen, um zu sagen, Mensch, es ist alles nicht gut gelaufen im Moment und ich habe auch hier meine Krankheiten. Aber du kennst ja meine Sendung hier. Du hast ja, sicherlich. Du kennst diese Sendung. Du weißt, wie oft ich hier mit schwerst betroffenen Menschen spreche. Ich weiß. Die schwer krebskrank sind. Das stimmt bei letztens vor ein paar Wochen, der da krank ist und blind war und im Rollstuhl saß. So, und das sind. Ich weiß nicht, wer geschlagen wurde von seiner Frau. Ach, genau, habe ich gedacht. So, und das sind manchmal so tapfere Menschen, die so tapfer ihr Leid tragen und sich freuen an vielen Kleinigkeiten, die das Leben und die Welt ihnen beschert. Und da kommst du auch hin. Ich weiß auch, was du hinaus möchtest. Ja. Du möchtest darauf hinaus, dass ich mir einen Therapeuten suche und dass ich mich nicht morgen Nacht vor dem Brückenpfeiler fahre. Ich will, dass erst alle Sachen ausgeschöpft sind, bevor man so eine endgültige Entscheidung trifft. Und ich habe das Gefühl, dass bei dir noch weitaus nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Bevor du nicht eine ordentliche Therapie gemacht hast, lasse ich dich nicht vor den Brückenpfeiler fahren. Weißt du das? Ja, dann sag mir mal bitte, wie das mit dieser Claudia, so heißt die, da weitergehen soll. Ja. Wie das weitergehen soll. Ja, pass mal auf, da würde ich jetzt, würde ich mich auch nicht mehr so lange mit rumquälen. Wenn die dich so lange hingehalten hat, dann jetzt Butter bei die Fische. Entweder. Ja, die will mich ja schon wieder am Sonntag treffen. Wir haben uns letzten Samstag getroffen und da hattest du wieder keine Zeit. Da hattest du nachmittags dann einen Termin, aber musste sie mit ihren Eltern nach Halle ins Gerhard-Weber-Stadion und Okay, eine Chance kriegt sie doch. Und dann gibt's keine Ausreden mehr. Wenn sie dann nicht mitmacht, dann schieß in den Wind, dann war sie es nicht. Dann auf zur nächsten. Es gibt 1000 Frauen. Ja, pass mal, du bist ganz cool. Ich bin kein Frauentyp, ich bin jetzt so ein Typ, der schon irgendeine anspricht. War ich nie und werde ich auch nie sagen. Andreas. Ich bin eher so der schüchterne Typ. Trotzdem. Mir läuft jetzt ein bisschen die Zeit hier weg. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber ich lasse dich natürlich jetzt nicht alleine. Jetzt werden wir schön mit dir in Ruhe im Hintergrund noch sprechen. Ja. Pack dein Leben an. Hol raus, was rauszuholen ist. Ich will, dass du in ein paar Jahren sagst, Mann, was war ich blöd damals, was ich beinahe gemacht hätte. Es gibt noch so viel Schönes zu erleben und zu genießen. Das ich möchte aber irgendwann gedacht, kann ich nächste Woche nochmal anrufen, wenn ich vielleicht morgen Nacht nicht mache. Du ermutigst einen wirklich. Ja, also jetzt, deshalb möchte ich jetzt erstmal, ja, du kannst immer anrufen, du kannst gerne anrufen und ja, wenn man überhaupt durchkommt bei euch. Ja, aber jetzt machen wir erstmal Schluss. Und du legst auf und wirst dann von meinen Leuten nochmal zurückrufen. Einverstanden? Ja, ist gut. Ich bedanke mich bei dir. Ja. Lieber Andreas, alles Gute. Schönes Wochenende. Ciao. Ja, dir auch. Tschüss. Ja, bitte, tschüss. Harry ist hier. Harry ist 47. Morgen, Harry. Hallo, guten Morgen. Ja. Florian, grüß dich. Harry, was geht's bei dir? Ja, also bei mir gibt's die Geschichte zu erzählen. Ich war 13 Jahre verheiratet mit einer Frau. Habe zwei Kinder mit ihr und von dieser Frau habe ich mich jetzt getrennt. Vor kurzem? 2008 im Oktober. Und dann sind wir, mein Bruder und ich, nach Thailand gefahren in Urlaub. Und dort habe ich einen Ladyboy kennengelernt. Ein Ladyboy? Jawohl, ja. Das, ja. Erklärst du uns, was es ist? Das ist äußerlich eine Frau, ja, ist aber vom Körper her ein Mann. Ja. Ah, aber also äußerlich eine Frau mit Busen? Ja, ja. Ja, gibt welche, die haben keine, gibt welche, die haben welche. Und so einen Menschen hast du kennengelernt? Jawohl. Und hast im ersten Moment natürlich gedacht, das ist eine Frau? Nein, ich wusste, dass das sowas ist im Prinzip, so ein Ladyboy, ja. Manchmal sieht man diesen Menschen das ja gar nicht an, die sind so feminin, dass man denkt, das ist eine Frau. Genau. Aber in dem Fall, du wusstest schon... Ja, ich wusste das, ja. Hast du denn gezielt diese Person angesprochen, weil dich das interessiert, so etwas? Nein, das war nicht so. Also ich war, wie gesagt, wir waren dort im Urlaub, das war in Pattaya. Mhm. Und sie hat mich da angesprochen, ja. Mhm. Also sie ist eine Prostituierte gewesen. Mhm. Ach so. Ja. Ja, aber mich hat das eigentlich schon immer gereizt, ne? Und ja... dann habe ich das mal ausprobiert und das war super, ja. Du hattest bisher keinerlei bisexuelle oder schwule Erfahrungen? Ja, genau. Nein, nee, überhaupt gar nichts? Überhaupt nicht, nein. Und was macht jetzt diesen Reiz, dieser Mann-Frau aus? Ja, der Reiz für mich ist, ja, das ist äußerlich eine Frau, die sind total feminin auch, ja. Mhm. Ja. Ich stehe eigentlich auch überhaupt nicht auf Männer, ja. Dieser Reiz ist halt, dass das so versteckt ein Mann ist irgendwo, ne? Ja. Also doch so ein leichter, leichter Reiz des Homoerotischen schon. Absolut. Und das ist auch die große Frage, die ich mir jetzt stelle, bin ich schwul, bisexuell oder straight, ja? Was bin ich, ne? Also das stelle ich mir schon irgendwo, weil ich hatte nie... Wie war denn das für dich? Du bist ein 47-jähriger Mann, du hast eine Ehe, hast wahrscheinlich viele Frauenerfahrungen früher gemacht. Ja, und dann liegst du im Bett mit diesem Menschen, sag ich mal. Ja. Sie, nennen wir sie mal sie, hat Brüste. Also für mich ist das eine Frau. Ja. Ist eine Frau. Ja. Und dann gehst du ein bisschen weiter mit der Hand nach unten und hast plötzlich einen Penis in der Hand. Einen richtig ausgebildeten Penis oder einen verkümmerten Penis? Nein, richtig ausgebildet. Voll alles dran und steht und alles gut. Ja. Und das hat dich angemacht? Absolut, und das war auch der beste Sex, den ich bis jetzt hatte, muss ich sagen. Das ist ja verrückt. Absolut, ja. Das ist wirklich verrückt. Vor allen Dingen, ich sag mal, wenn du in deinem Alter das noch nie vorher irgendwie so ausprobiert hast, oder hast du dir das denn konkret mal so in Fantasien vorgestellt früher? Habe ich, ja, weil ich habe mir schon eine Zeit lang diese Schemale-Filme angeschaut. Ja, das sind so, ja. Also der Reiz war absolut da, ne? Also das hat mich, als ich diese Filme gesehen habe, das hat mich auch erregiert, ja. Ja, also, erregt. Erregt, ja, ja. Erregt. Schöner Versprecher. Erregt, ja, erregt, klar. Ja, und irregiert warst du auch dabei. Ja, ja. Genau. Weißt du, du hast gerade gefragt, was bin ich jetzt eigentlich? Das ist die Frage. Ja, ich finde es mittlerweile müßig, immer zu fragen, bin ich nun homosexuell, bisexuell oder sowas. Es gibt so viele Schattierungen der Sexualität. Ich glaube nicht mal, dass du ein klassisch bisexueller Mann bist. Wenn du ein wirklich bisexueller Mann wärst, würdest du auf richtige Männer stehen. Es ist auch nicht für mich wichtig zu wissen, von mir aus bin ich auch schwul, ja. Also nein, das wird auch nicht halber, ja? Nein, du bist, nee, ich glaube, dafür gibt es gar keine Kategorie. Du, okay. Vielleicht ist das genau diese kleine Sequenz, auf die du stehst, wo total. die Geschlechter sich überschneiden oder berühren. Ja, ja, genau das ist es, ja. Und das wird wahrscheinlich genau dein Ding sein. Du bist nach wie vor wahrscheinlich mehr heterosexuell als homosexuell, glaube ich. Okay, mag sein, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß nur eins, die sind total feminin, diese, also das ist für mich so ein drittes Geschlecht, ja. Ja. Die, also sie braucht 1,5 Stunden morgens im Bad, ja. Mhm. Und also die ist gepflegter wie jede Frau, ja, sage ich jetzt mal, ja. Und ich habe auch schon einige Frauen kennengelernt, ja. Ist dieser Sex, den ihr dann habt miteinander, ist das Analsex oder ist das also oral? Beides. Ja. Hattest du vorher schon Erfahrungen mit Analsex? Nein. Alles neu. So, was ist denn jetzt mit dieser Frau, mit diesem Menschen? Also wir haben Kontakt miteinander, wir sprechen jeden Tag über Skype. Mhm. Und aber sie ist eine Prostituierte? Sie war eine. Also was heißt sie? Sagt sie dir? Sagt sie mir, ja. Glaubst du es? Ja, ich glaube es. Was will sie? Will sie nach Deutschland kommen? Also wir machen es zuerst mal so, dass ich sie jetzt erst mal einlade, ja. Mhm. Also für so 3 Monate gibt es ja dieses Visum dafür, ne? Mhm. Ja, und dann gucken wir uns das mal an, wie das dann so im Alltagsleben ist. Ne? Also du könntest dir durchaus vorstellen, ganz mit ihr zusammenzukommen? Ja, das möchte ich auch, ja. Ja? Das möchte ich auch. Ich will das, ja. Du hast 2 Kinder, hast du mir vorhin gesagt. Ja. Die sind ja wahrscheinlich schon auch eher erwachsen, oder? Nee. 14 und 12. Ah ja, gut, dann kann man das noch nicht so fragen. Ich wollte fragen, was die Kinder davon halten. Ja, das... Aber was würden die Kinder davon halten, wenn du mit ihr zusammen wärst? Das, ich glaube, die wären tolerant. Ja, die verstehen das auch, würde ich sagen. Ja. Aber man weiß es natürlich letztendlich nicht. Ne? Dein Umfeld, so die besten Freunde, denen du das erzählt hast, wie haben die denn reagiert? Unterschiedlich. Also es gibt Leute, die haben drüber gelacht, dann gibt es welche, die waren total tolerant, die haben gesagt, ja und weiter. Mhm. Ist halt so. Könnt ihr mir vorstellen, dass so richtige Männerfreundschaften die Nase rumpfen und die sagen, was ist denn das? Bist du jetzt schwul geworden, Alter oder irgend so? Gibt's auch, aber es gibt sogar Freunde von mir, die sagen, oh, das würde ich auch gerne mal probieren. Ja, klar. Heimliche Sehnsüchte. Ja. So ganz so super gute Freunde haben auch teilweise das gesagt, ja. Ja. Also du fühlst dich ja durchaus so, das ist okay von den Reaktionen, findest du? Absolut, ja. Das habe ich auch erwartet. Wie lange hast du sie jetzt schon nicht mehr gesehen? Vor einem Monat circa. Ach so. Und hat sie jetzt wegen dir aufgehört, als Prostituierte zu arbeiten? Ja, sie will das nicht mehr, ja. Unterstützt du sie mit Geld? Ein wenig, ja. Was heißt ein wenig? Ja, die ist nicht, also die lebt mit der Familie zusammen, ne? Die haben ein Haus dort und daher braucht sie nicht so viel Geld jetzt zum Leben. Ja. Wie viel gibst du ihr denn? Ja, das ist wichtig. Nein. Also so... Ja. Nein, weißt du, was der Hintergrund meiner Frage ist? Ja. Dass ich mir Sorgen mache oder du, anders ausgerückt, du musst im Auge haben, dass diese Person vielleicht nicht nur an dir interessiert ist, sondern an dem Geld, das du hast und an der Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Das musst du wirklich in allem Liebestaumel und in aller Erotik dir vor Augen halten. Das habe ich im Auge, das verliere ich auch nicht aus dem Auge. Mhm. Aber du musst dir eins vorstellen, die brauchen nicht viel zum Leben, aber die brauchen Geld trotzdem auch zum Leben. Ne? Ein wenig brauchen die schon. Ja, natürlich. Und das kriegt sie von mir, ja. Und das sind so knapp, das sind immer so 150, 200 Euro. Ja. Ja. Aber es ist halt irgend so eine Schieflage, ne? Das ist schon eine Abhängigkeit. Wenn sie jetzt eine Person wäre, die auch gut Kohle hat oder selbstständig ist und das auf, ihr seid ja nicht auf Augenhöhe. Und das macht das Ganze, finde ich, schwierig. Und letztendlich auch für dich sehr schwer zu entscheiden, wo die Interessen, die Hauptinteressen liegen. Wie alt ist sie eigentlich? 22. Oh. Ja. Und der Herr Haare ist 47. Richtig, genau. Ja. Ich gebe dir da nicht mal, also es ist ja nicht mal so, dass du da nicht recht hättest. Ja, ich sage ja nur, dass du im Auge halten musst. Das habe ich, ja. Das sehe ich genauso, ja. Und ich bin noch auf dem, also es interessiert mich immer noch, ja, wie das halt so ist, ob sie mich wirklich da gern hat, lieb hat, ja, oder ob sie wirklich nur, so wie du sagst, nach Deutschland will und... Also diese Probezeit von 3 Monaten ist ja schon mal ganz gut. Genau. Ne? Da kann man sich schon mal ein bisschen näher auch im Alltag so beobachten. Genau, genau. Und dann ist man vielleicht ein bisschen, oder da bist du vielleicht ein bisschen schlauer hinterher. So ist es ja, deswegen wollen wir das auch machen. Ist sie eigentlich von den Brüsten her operiert, dass sie... Ja, sind Implantate drin, ja. Und das für dich auch okay? Ja, die sind schön. Aber die nehmen doch in der Regel diese Leute und diese Menschen auch Hormone ein, dass sie so feminin sind. Diese Hormone haben doch oftmals als Nebenwirkung, dass die männlichen Geschlechtsmerkmale, nämlich die Hoden, schrumpeln. Das ist nicht so? Das ist so, ja, aber da müssen sie jahrelang, also ich habe mich damit so dann beschäftigt auch, da müssen sie schon wirklich jahrelang und viel nehmen, ja. Achso, das hält sich bei deiner Freundin noch in Grenzen? Genau, die nehmen das ja auch und dann hören sie wieder auf, teilweise. Das machen sie ja in Thailand nicht ärztlich kontrolliert, ja. Also schöner Schwanz und schöne Brüste. Absolut. So wie du es möchtest. Genau. Ja, Harry, also die 3 Monate, wenn sie hier ist, gib acht und hab das wirklich sehr, sehr kritisch im Kopf, finde ich. Okay, ja, mache ich auf jeden Fall. Ja. Also, ja. Dann wünsche ich alles Gute. Danke dir, Domian. Schön, dass du angerufen hast, Harry. Alles Gute. Ja. Tschüss. Gerne, tschüss. Und der Sven ist hier, der Sven ist 20. Guten Morgen, Sven. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du an? Bei mir hat sich eine Angsterkrankung, entwickelt. Und das Telefonat ist auch für mich jetzt gerade nicht so gut. Bitte? Das Telefonat ist auch gerade nicht so gut für mich, weil ich jetzt schon Herzrasen habe. Also bei mir dreht sich alles ums Herz. Ah, ich verstehe. Also so ein Telefonat ist natürlich Stress und dann gerade so hier jetzt mit mir und Fernsehen, Radio und so. Wir versuchen uns erstmal einfach ganz locker anzugehen. Wir können so reden, wie wir auch privat reden würden. Wie lange hast du denn das schon? 4 Jahre. 10 Jahre schon? 4 Jahre. 4 Jahre. 4 Jahre. Und erklär mir das mal genauer. Angsterkrankungen, Herzrasen, was genau ist das? Eine Herzneurose ist das. Also es dreht sich wirklich alles nur ums Herz und ich achte die ganze Zeit da drauf und jedes Pieksen ist halt dann... Ach so, ja, ach so, du sofort hast Angst, ne? Ah, ich verstehe, du hast Angst, dass du herzkrank oder Herzinfarkt kriegst. Genau, dass das Herz halt stehen bleibt, ne? Ja. Hast du alle Untersuchungen schon machen lassen? Ja, ich war auch schon notarztmäßig 10.000 Mal in der Klinik und 50.000 EKGs gemacht und es wurden auch Herzrhythmusstörungen festgestellt, allerdings sind die nicht so schlimm. Mhm. Und also im Kardiologen warst du auch, Herzarzt? Ja, war ich alles. Das ganze Herz durchgecheckt? Jo. Es gibt ja Herzrhythmusstörungen, die nicht so schlimm sind und welche, die schon schlimmer sind. Ja, die sind bei mir halt festgestellt worden. Die nicht so schlimm sind. Die schon eher so seelisch bedingt sind, psychosomatisch. Du sagst, vor 4 Jahren hat das angefangen, da warst du 16. Was war denn da? Genau. Ja, das hat in der Schule angefangen, da habe ich irgendwie einen Schwächeanfall gehabt und bin ich halt fast zusammengebrochen. Und dann habe ich halt diese Angst entwickelt und... Ja, so hat sich das halt ergeben, ne? Und hat sich das immer mehr auch hast du dich ja reingesteigert, ja, ne? Da kommen jetzt auch noch ganz andere Sachen dazu. Da bilde ich mir so viele Sachen ein, dass das echt... Sag mal, was dazu kommt. Ach, da ist zum Beispiel was passiert mit meiner Mutter. Die hatte zum Beispiel einen Allergieschock. Mhm. Und dann rede ich mir auch automatisch ein, wenn ich irgendwas gegessen habe, dass ich auch einen Allergieschock bekommen würde. Ach so Sachen. Man wird überall nervös. Man kriegt Angst, dass man bei vielen Menschen zusammenklappt. Mhm. Und da... Ja, es ist halt sehr viel Angst halt. Also rundherum Panik. Irgendwo immer vor etwas Angst. Mhm. Mhm. Was machst denn du? Bist du noch Schüler oder machst Nee, also ich hatte ja Schule gemacht. Da hat sich das ja alles so entwickelt und seitdem konnte ich halt nie irgendwas durchziehen. Ich habe halt immer wieder versucht, arbeiten zu gehen, Schule zu machen oder sonst irgendwas. Ich musste es immer wieder abbrechen durch diese, Ach so. Auf gut Deutsch gesagt, scheiß Angst halt immer wieder. Und das ist halt mein Problem, was ich halt habe. Das heißt, du hängst so ab? Genau, ich werde irgendwie immer tiefer, tiefer. Ich habe auch schon versucht, psychologenmäßig. Mhm. Ich war schon stationär, ich war schon ambulant, ich war schon Tagesklinik. Habe ich aber alles immer wieder abgebrochen. Wie lange warst du denn stationär schon? Oh, das waren auch nur ein paar Tage, 3, 4. Ja. Und du lebst bei deinen Eltern noch? Nee, ich wohne alleine. Du wohnst alleine, ach so. Ja. Und das kriegst du so geregelt, deinen kleinen Haushalt? Ja, das kriege ich so einigermaßen noch geregelt, ja. Ich habe auch eine Freundin. Ja. Noch eine Freundin. Ich weiß nicht, wie lange das noch hält. Also auch wegen dieser Geschichte, dass du Angst hast, das könnte ja, vielleicht ja, kippen? Ja, ja, deswegen auch, ja. Mhm. Und von was lebst du so? Ja, ich habe halt eine Zeit lang habe ich dann gearbeitet und habe ich halt vom das Geld halt gehabt oder halt vom Arbeitsamt, ne? Ja. Und das ist halt so die einzigste Möglichkeit gewesen. Und vorher war ich halt noch, ich wohne ja jetzt seit 2 Jahren alleine. Mhm. Also habe ich 2 Jahre entweder Arbeitsamt oder Arbeit gehabt, weil ich das halt immer irgendwie entweder geschafft habe oder nicht. Mhm. Und davor habe ich halt noch bei meinen Eltern bzw. bei meinem Vater gelebt. Sag mal Sven, hast du den Eindruck, dass das schlimmer geworden ist so in den letzten Jahren, im letzten Jahr zum Beispiel? Ja, auf jeden ja, Fall. Wenn du sagst, dass so viele andere Sachen auch noch dazukommen, wie du es gerade gesagt hast, dann ist es schlimmer geworden. Kann man so sagen, ja. Mhm. Also ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass es nicht schlimmer geworden ist. Allerdings kommt das dann ruckartig zurück und fängt dann einen wieder. Jetzt muss ich erstmal ein Kompliment machen. Du hast ja gerade ein großes Erfolgserlebnis. Habe ich, ja. Ja, gerade eben, weil ich habe gerade eben bestimmt einen Puls von 180 ja, gehabt, ja. Einen Blutdruck von 180 und jetzt hat sich das gebessert und es ist gut. Super, ja. Allein die Entscheidung hier anzurufen und es dann durchzuziehen, in der Warteschleife warst du gerade, da ist man wahrscheinlich besonders aufgeregt. Ja, und, ja. Und du redest jetzt mit mir ganz normal, also das wäre alles in Ordnung. Also Respekt, Respekt. So, danke. Sven, ja, jetzt ist die Sendung gleich rum. Ich will dir aber was ganz Wichtiges sagen. Mhm. Dass du das jetzt hier durchgezogen hast, zeigt mir ja, dass du einen Willen hast. Ja, den Willen habe ich auf jeden Fall. Ich ja. will ja auch was ändern. Ich will ja auch wieder in Gänsefüßchen gesund werden. Ja, du musst was ändern. Du bist ja viel zu jung. Du kannst ja nicht jetzt bis zum Rentenalter irgendwie angstbesessen zu Hause sitzen. Das geht ja nicht. Ja, nee, das ist genau das mein Problem. Ich finde, bei dieser Erkrankung, die du jetzt geschildert hast, wäre eine gute psychosomatische Klinik. Das ist, was ich suche. Ja, das musst du. Und dann darfst du nicht weglaufen und nach ein paar Tagen abbrechen. Nee, das ist ja. Das kann schon dann, weiß ich, einen Monat oder 2 Monate dauern. Mhm. Aber das musst du angehen. Und wir würden dich gerne jetzt noch beraten, welche Art von Klinik für dich das Beste wäre. Mhm. Ja, das wäre super. Ja, du musst es machen. Ja, auf jeden Fall. Denn du hast ja auch irgendwie noch Wünsche und Träume. Du willst irgendwann mal was lernen oder ja, studieren. Also oder ich plan eigentlich gar nicht mehr. Also ich lebe nur noch in den Tag hinein und weiß ja. halt nicht, was morgen kommt. Ja, aber das ist auch nicht gut. Man muss sich immer ein Ziel setzen. Ja. Ohne ein Ziel kommst du nicht voran. Sven, leg bitte auf, wir melden uns gleich wieder. Okay, alles, alles Gute, tschüss. Schönen Abend noch, tschüss. Danke. In der Technik heute hat Uwe Petersen und wir sind am Montag wieder da und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.